Kundgabe 5013. Empfangen durch Bertha Dudder am 3.12.1950. Erkennet euch und euren Ursprung. Erkennet euch als das, was ihr seid. Als Geschöpfe, die nicht nur äußerlich materiell bestehen, sondern Geistiges in sich bergen, das sich aufwärts entwickeln muss, bis zu einem Stadium, in dem es wieder Gott ähnlich ist. Denn es war einstmals Gott ähnlich und hat seine Gottähnlichkeit verloren durch eigene Schuld. Erkennet euch, dass ihr die Form seid, in der das Geistige die Gottähnlichkeit wieder erlangen kann, wenn ihr im Willen Gottes lebt. Und darum müsstet ihr erstmalig einen Gott über euch anerkennen, ein Wesen, das euch ins Leben gerufen hat und dem ihr als seine Geschöpfe Liebe und Gehorsam entgegenbringen sollet, denn dann erfüllet ihr auch seinen Willen. Und dann erreicht das Geistige in euch auch sein letztes Ziel auf Erden. Es gleichet sich dem Urwesen Gottes an, das in sich Liebe ist, und nimmt wieder die Gestalt an, die es hatte von Anbeginn. Euch Menschen aber fehlt das Erkennen eurer selbst. Daran kranket ihr, und eure Gesundung müsstet ihr selbst im freien Willen anstreben. Daher könnet ihr immer nur hingewiesen werden auf euren mangelhaften Zustand, eure geistige Blindheit und euren verkehrten Lebenswandel. Doch ihr selbst müsstet den Nutzen ziehen aus allen Mahnungen und Warnungen, die euch durch Gottes Liebe und Gnade immer wieder zugehen. Ihr müsstet nachdenken über euch selbst, über euren Ursprung und über eure Lebensaufgabe. Dann erst werdet ihr Hand anlegen an eure Seelenarbeit und im Willen Gottes leben. Die Unkenntnis ist ein großes Hindernis, doch die Menschen selbst tun nichts, um ihren Unwissenheitszustand zu wandeln. Sie nehmen keine Belehrungen an und ihre Gedanken sind ausschließlich der Welt zugewandt, wie sie auch das Erdenleben selbst als Zweck ihres Daseins ansehen, weil sie ein Fortbestehen nach dem Tode selten anerkennen. Es ist die Unkenntnis, die sie falsch denken und handeln lässt, doch sie selbst tun nichts, um diese Unkenntnis zur Erkenntnis zu wandeln. Und solange ihr Menschen also nicht darüber nachdenkt, was und wie ihr seid und was eure eigentliche Bestimmung ist, bleibet ihr nur blinde Erdenwanderer, die gewissermaßen erfolglos den Gang durch das Erdenleben gehen, die kostbare Zeit ungenützt vorübergehen lassen, die ihnen ein herrliches Leben in der Ewigkeit eintragen könnte. Erst das ernsthafte Beschäftigen in Gedanken mit diesen Fragen bringt euch Helligkeit des Geistes und lässt euren Willen tätig werden zur Erreichung des Zieles, das euch gesteckt ist für dieses Erdenleben. Erkennet euch und euren Ursprung. Denket nach über eure Bestimmung und eure Lebensaufgabe. Suchet dann eifrig dem nachzukommen, was ihr lebendig in euch fühlt, als Pflicht Gott gegenüber. Denn er legt euch dieses Gefühl ins Herz, so wie ihr nur ernstlich bemüht seid, Zweck und Ziel des Erdenlebens zu ergründen, so wie ihr euch im Erkennen eurer selbst im Herzen an den wendet, von dem ihr ausgegangen seid. Er hilft euch, dass ihr zur Höhe schreitet, doch ihr selbst müsstet es wollen und ihn bitten um Kraft und Gnade. Dann werdet ihr den Erdenweg nicht vergeblich gehen. Dann wird das Geistige in euch ausreifen und zu dem werden, was es uranfänglich gewesen ist und wieder werden soll. Amen.